Dialog 3. Wir möchten Andalusien kennenlernen. Was kann man denn da morgen unternehmen? Vielleicht interessiert Sie das Programm hier. Morgen können Sie den Stadtrundgang machen und am Abend gibt es ein Gitarrenkonzert. Übermorgen können Sie andalusisch kochen lernen. Oh, das ist ja wunderbar. Ich kann Ihnen das Programm nur empfehlen. Sie finden täglich die Hinweise an der Rezeption und Sie bezahlen pauschal oder einzeln. Ausgezeichnet.